Straße marschieren. Wir gehen die Wut in der Nacht. Hört ihr das Klirren der Scheiben? Dort marschiert die Macht. Gehen, gehen, ist der Schlachtruf, den man überall hört. Heute wird noch was passieren. Spaß ist die Parole der Nacht. Siehst du die Schweine flitzen? Dann weißt du, wir sind da. Jetzt sind ihre Pfosten schwitzen. Mein Spaß regiert die Nacht. Heute haben wir Lust auf Action. Heute sind wir groß in Form. Sag ihnen, du bist ein Skelett. Sag ihnen, du bist hart. Sag ihnen, das ist unsere Nacht. Denn wir sind die Macht. Kampf mit dem Gut, das alles zählt, das bei jeder Zeit zum Kampf bereit. Marschieren.